Die Nachbereitung. Die Verhandlung ist super gelaufen. Der Vertrag ist unterschrieben oder doch unterschriftsreif. Alles ist zu Ihrer Zufriedenheit. Auch wenn es schwerfällt, bleiben Sie äußerlich ruhig und gelassen. Wenn Sie in den Räumen Ihres Verhandlungspartners sind, dann warten Sie mit Give Me Five und Ähnlichem, bis Sie das Gelände verlassen haben und außer Sichtweite sind. Und seien Sie auch mit Jubelarien und Bewertungen, die Sie direkt nach der Verhandlung über Twitter in die Welt senden, vorsichtig. Das soll nicht heißen, dass Sie Ihre Belohnung vergessen sollen. Ich möchte Sie sogar ausdrücklich ermuntern. Feiern Sie den Erfolg. Genießen Sie Ihre Belohnung. Schreiben Sie direkt nach der Verhandlung Ihr Protokoll. Halten Sie darin auch fest, wie Sie auf Aktionen Ihrer Gesprächspartner reagiert haben, welche Gefühle Sie dazu hatten. Einige Fragen dazu. Erstens, wie war die Beziehung? Zweitens, waren Ihre Argumente stark und in der richtigen Reihenfolge? Drittens, war Ihr erstes Angebot zu hoch, zu niedrig, gerade richtig? Viertens, haben Sie gute Konzessionen verhandelt? Fünftens, wo haben Sie sich mehr erhofft? Sechstens, konnten Sie Strategien Ihrer Gesprächspartner analysieren? Siebtens, was ist Ihnen alles bei Ihrem Gesprächspartner aufgefallen? Und achtens, wie zufrieden sind Sie mit dem Abschluss? Und überlegen Sie sich gerne eigene Fragen noch dazu. Analysieren Sie Ihre Stärken und Schwächen. Überlegen Sie, wo Sie in dieser Verhandlung besonders gut agiert oder reagiert haben. Wo fühlten Sie sich schwach und was war der Grund dafür? Und wie wollen Sie das bei der nächsten Verhandlung besser machen? Nehmen Sie sich maximal 2 Lernpunkte und setzen sich ein Ziel für die nächste Verhandlung. Freuen Sie sich über Ihre Stärken und arbeiten Sie weiter daran. Arbeiten Sie an Verbesserungen. Suchen Sie sich 1 bis 2 konkrete Punkte, an denen Sie arbeiten wollen. Suchen Sie sich einen Sparringspartner, mit dem Sie üben können. Und kommen Sie in meinen Workshop, der auf diesem Audioseminar aufbaut. Dort können Sie sich in vielen praktischen Übungen ganz konkret verbessern. Und zum guten Schluss noch Folgendes. Haben Sie keine Scheu vor Nachverhandlungen. Auch wenn Sie nach harter Verhandlung ein gutes Geschäft gemacht haben, wenn in der Abwicklung etwas schiefläuft, verhandeln Sie genauso hart nach. Das tolle Sofa aus der Möbelausstellung war schon deutlich heruntergesetzt. Statt 5.890 Euro nur noch 3.100. Gekauft für 2.300, inklusive Lieferung bis in die Wohnung im 4. Stock. Bei der Lieferung 4 Wochen später werden Mängel sichtbar. Kratzer im Leder, die bei der Bestellung nicht vorhanden waren, und ein gerissener Unterzug. Die Nachverhandlung brachte einen weiteren Preisnachlass von 350 Euro und die Reparatur. Also nochmal, kein noch so guter Abschluss darf Sie davon abhalten, Mängel zu rügen. Eine schlechte Leistung ist eine schlechte Leistung, egal wie Sie dafür bezahlt haben. Lassen Sie sich auch da nicht von Ihrem inneren Schweinehund austricksen. Fassen wir zusammen. Vergessen Sie nach der Verhandlung Ihre Belohnung nicht. Feiern Sie. Und nehmen Sie sich Zeit für ein Protokoll und die Frage, was Sie gut gemacht haben und weiter verbessern wollen. Scheuen Sie sich nicht, eine schlechte Leistung zu reklamieren und nachzuverhandeln. Gut, damit sind wir mit den eigentlichen Inhalten dieses Audioseminars durch. Was noch fehlt, ist die versprochene Vertiefung. Die Bonustracks zum Thema Wahrnehmung mit allen Sinnen, Kommunikation, Rapport und Ankern. Sie erinnern sich? Bleiben Sie dran!